Schlagen wir unsere Bibel auf zum 1. Mose Kapitel 3 und wir lesen von Vers 1 bis 10. Also eure Techniker da hinten sind eine der besten der ganzen Welt. Das muss ich schon sagen. Es ist, das mit der Bibel funktioniert nirgends so gut wie hier bei euch. Überall wartet man und dann sagt man bitte noch einen Vers, aber hier bei euch ist das perfekt. 1. Mose 3 von Vers 1 bis 10. Ich möchte heute Abend sprechen über die Strategie des Teufels. Wisst ihr, ich habe von der Bibel her klar erkannt und gesehen, dass der Teufel eine wesentliche Strategie hat. Er hat nicht, was weiß ich, wir geben ihm oft viel zu viel, na Ehre ist gar nicht das richtige Wort, aber wir schreiben ihm Dinge zu, die mit ihm gar nichts zu tun haben. Und Gott schreiben wir auch oft Dinge zu, die mit Gott nichts zu tun haben. Der Teufel hat eine ganz einfache Strategie, unser Leben zu zerstören. Diese Strategie hat er von Anfang an gehabt, die sehen wir ganz im Ursprung. In der Bibelauslegung gibt es ja so etwas, in der Theologie gibt es so etwas wie, das heißt das Gesetz der ersten Erwähnung, ist euch bestimmt bekannt. Wenn man ein gewisses Thema in der Bibel verstehen will, wie es wirklich ausgelegt werden soll, dann muss man schauen, wo es das erste Mal in der Bibel wirklich erwähnt wurde. Und da findet man dann den Schlüssel, was Gott wirklich durch diese Sache sagen will. Schauen wir uns einmal an, was der Feind ganz am Anfang gemacht hat in der Geschichte der Menschheit. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sprach zu der Frau, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Bäumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan werden und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie wurden gewahrt, dass sie nackt waren. Und sie flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, unter den Bäumen im Garten. Und der Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Hier sehen wir, wie ganz am Anfang der Feind eine ganz klare Strategie gehabt hat, um den Menschen zu zerstören. Wisst ihr, was wir über Gott glauben, beeinflusst das, was wir auch in unserem Leben tun. Viele Leute sagen, und ich habe oft Prediger sagen gehört, dass unsere Entscheidungen sind das, was unser Leben wirklich beeinflussen. Darum, wir müssen unsere Entscheidungen ändern, damit sich auch die Konsequenzen der Entscheidungen ändern, damit wir ein besseres Leben haben. Das hört sich ja plausibel an, aber ich stimme dem nicht zu. Ich stimme dem insofern nicht zu, denn ich bin der Meinung, dass unsere Entscheidungen, die wir im täglichen Leben treffen, ja, natürlich sind die wichtig. Und natürlich haben alle unsere Entscheidungen Konsequenzen. Aber ich stimme trotzdem nicht zu, dass das Problem unsere Entscheidungen sind. Denn das sind nur die Symptome. Unsere Entscheidungen sind letztendlich ein Ausdruck dessen, was unser Herz wahrhaftig glaubt. Sprüche 4, Vers 23 sagt, mehr als alles andere achte auf dein Herz, denn daraus entspringt die Quelle des Lebens. Die Quelle unseres Lebens entspringt in unserem Herz. Mit anderen Worten, was unser Herz glaubt, wirkt sich letztendlich in unseren Entscheidungen aus und unsere Entscheidungen haben dann Konsequenzen, gute oder negative. Darum, anstatt versuchen, unsere Entscheidungen zu ändern, wenn wir nicht zufrieden sind mit den Entscheidungen, die wir so im täglichen Leben treffen, anstatt versuchen, unsere Entscheidungen zu ändern, sollen wir direkt zur Wurzel gehen und das, was unser Herz glaubt, zu ändern. Es ist ja auch bewiesen, ich habe vor kurzem eine Statistik gelesen, wo gesagt wurde, 50% der Neujahrsvorsätze werden bereits in den ersten 24 Stunden gebrochen. 50%, wie absurd. Dennoch machen die Leute jedes Jahr neue Neujahrsvorsätze, obwohl sie genau wissen, es hält ohnehin nicht. In den ersten 24 Stunden habe ich bereits die Hälfte gebrochen. Warum? Weil das Problem nicht unsere Entscheidungen sind, sondern das Problem ist, was unser Herz glaubt, was wir tief in unserem Herzen geschrieben haben. Und das Allerwichtigste ist, was unser Herz über Gott glaubt. Was glaubt unser Herz über Gott? Wie ist Gott wirklich? Was ist sein Wesen? Was ist seine Natur? Wie ist er? Wie ist er im Umgang mit mir? Wie ist er im Umgang mit den Menschen? Wie ist er im Umgang mit den Verlorenen? Wie ist das Wesen Gottes wirklich? Das ist der Schlüssel, aus dem alle unsere Entscheidungen entspringen. Und wenn unser Glaube an das Wesen Gottes nicht korrekt ist, dann werden auch unsere Entscheidungen nicht korrekt sein. Das heißt, wir werden automatisch aus unserem Herzen heraus Entscheidungen treffen und Handlungen tun, die dann Konsequenzen haben, die nicht so gut sind. Darum, wir müssen achten darauf, dass wir nicht dem Feind auf den Leim geben und Dinge glauben, die gar nicht so korrekt sind. Und wisst ihr, die Strategie des Teufels ist es folgendes. Er nimmt das Wort Gottes, er zitiert das Wort Gottes, er verdreht es ganz ein kleines bisschen, er gibt ein oder zwei Worte dazu oder ändert es ganz ein klein wenig und versucht uns dann zu überzeugen, dass das es ist, was Gott doch sagt oder will. Ich nenne das Religion. Gott ist nicht religiös. Gott ist keine religiöse Figur. Aber der Teufel hat das ganz genau so gemacht mit Eva. Er nahm das Wort Gottes, er verdrehte das Wort Gottes so ein kleines bisschen, dass es so ausschaute als, ja genau, der hatte recht. Als Eva dem Teufel auf den Leim ging, indem sie begann, das in Frage zu stellen, was Gott wirklich gesagt hat und wie Gott wirklich ist, begann sie ihr Herz zu öffnen für die Verführung oder für die Täuschung. Sie wurde getäuscht. Die Bibel sagte, Adam hat gesündigt, Eva aber wurde getäuscht. Eva hat nicht gesündigt, habt ihr das gewusst? Sünde kam durch Adam in die Welt, so wie durch einen Mann die Sünde in die Welt kam, so wurde durch einen Mann, Jesus Christus, wiederum die Sünde von dieser Welt genommen. Eva wurde versucht, Eva wurde verführt und getäuscht. Sie wurde getäuscht und Adam traf dann die Entscheidung zu sündigen. Ich zeige euch das dann alles von der Bibel, braucht ihr euch keine Sorgen machen. Ich habe mal die Frage gestellt, ich habe mal vor vielen Jahren eine andere Predigt gepredigt, völlig andere Predigt, aber auch irgendwie von der Versuchung gesprochen. Und da stellte ich so eine Frage, wisst ihr, warum der Teufel die Eva versucht hat und nicht den Adam? Und dann wartete ich auf eine Antwort von den Leuten in der Gemeinde. Und eine Dame rief ganz laut raus, ja, weil die Männer nie zuhören. Jetzt wisst ihr, warum der Teufel die Frage... Das stimmt, sagt die Christen. Aber Christen, wir hören dir schon zu. Liebe Kirsten, sprich, wir hören. Aber hört zu. Schauen wir uns einmal an, wie der Teufel die Eva verführt oder versucht hat. Wie er sie getäuscht hat. Bitte gib mal 1. Mose 3, Vers 1 noch einmal drauf. Dann sehen wir das ganz, ganz Interessantes. Die Schlange, die war listiger als alle Tiere auf dem Felde. Das heißt, die Schlange war so listig, war so clever, dass die Schlange eine besondere List verwendet hat, um die Eva zu verführen, um sie zu täuschen. Die Schlange ist nicht zu Eva gekommen oder zu Adam gekommen und hat gesagt, du weißt was, warum isst du nicht von diesem Baum? Iss doch von dem. Schau mal ganz genau, was die Schlange sagt. Die Schlange sprach, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Das sieht so aus, als ob Gott das gesagt hat, oder nicht? Das hat Gott aber nicht gesagt. Das hat Gott absolut nicht gesagt. Doch, Reinhard, Gott hat gesagt, sie dürfen nicht essen. Nein, hat Gott eben nicht gesagt. Ich zeige euch ganz genau, was Gott gesagt hat. Und ich zeige euch auch, wie subtil und wie clever und wie listig diese Verführung des Teufels war. Und er wendet heute die gleiche Strategie noch an in deinem und in meinem Leben und im Leben von Millionen Menschen. Er hat die gleiche Strategie auch bei Jesus Christus angewandt, als er Jesus Christus versucht hat. Schau mal, der Teufel sagt hier, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Das ist eine klare negative Aussage, wo die Betonung auf dem Verbot liegt. Das hat Gott aber gar nicht gesagt. Gott hat nie zu Adam und Eva gesagt, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen. Das war nie seine Aussage. Es hört sich sehr ähnlich an. Es hört sich fast gleich an. Aber es ist leicht und subtil verdreht aus dem einen Grund, damit es das Wesen Gottes in Frage stellt. Indem die Schlange gesagt hat, Gott hat gesagt, ihr dürft nicht essen von allen Bäumen, hat der Teufel ein Bild kreiert in dem Gedanken von Eva von einem verbietenden Gott. Von einem Gott, der nicht großzügig ist. Von einem Gott, der sagt, du darfst nicht essen von allen Bäumen. Plötzlich wurde der Gedanke in Evas Kopf und in ihrem Herzen von dem Gott, der ein unwahrscheinlich großzügiger, gütiger, liebender, herrlicher, wunderbarer Vater ist, plötzlich wurde dieser Gott ein anderer Gott, nämlich ein verbietender Gott. Ein Gott, der sagt, du darfst nicht. Jetzt schauen wir uns einmal an, was Gott tatsächlich gesagt hat. Wir finden das im 2. Kapitel, im 16. Vers. Das gefällt mir so besonders gut. 1. Mose 2, Vers 16, schau einmal. Gott hat ihnen nicht nur gesagt, sie dürfen essen, und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Gott hat nicht nur gesagt, wenn du willst, darfst du. Gott gebot dem Menschen. Dann fügte Gott hinzu, aber von dem einen Baum in der Mitte des Gartens, dann von dem darfst du nicht essen. Die Schlange hat das verdreht. Gott sagt hier, pass auf, ich gebiete dir, iss von jedem Baum des Gartens richtig mit Genuss und Großzügigkeit, aber lass den einen Baum in der Mitte in Ruhe. Der Teufel kommt und verdreht das und macht den großzügigen Gott, der tausende Fruchtbäume, Obstbäume geschaffen hat und zu den Menschen gesagt hat, schau, ich gebiete dir, bitte genieß, iss doch von all den Bäumen. Lass es dir gut gehen, ich bin ein gütiger Gott. Ich habe alle diese Bäume geschaffen, damit du sie genießen kannst. Die Bibel sagt, die waren gut anzusehen und gut zu essen. So Gott kam und Gott sagt, schau, ich gebiete dir, genieße mich, genieße meine Großzügigkeit, genieße, was ich dir gebe. Und der Teufel kommt und verdreht das und legt die Betonung auf das Verbot eines einzigen Baumes, hat aber nicht gesagt, hat Gott nicht gesagt, du darfst von einem Baum nicht essen. Der Teufel hat gesagt, hat Gott nicht gesagt, du darfst nicht von allen Bäumen essen. Das hat Gott nie gesagt. Niemals. Jetzt kannst du vielleicht sagen, ja, aber das ist doch das Gleiche. Nein, ist nicht das Gleiche. Ich werde euch sagen, warum es nicht das Gleiche ist. Laut der Weltwissenschaftsgesellschaft gibt es 100.000 verschiedene Arten von Bäumen auf dieser Welt. Ich habe versucht herauszufinden, wie viele davon Obstbäume sind, habe es nicht geschafft. Vielleicht schafft es von euch jemand. Google weiß ja normal alles, aber das hat Google für mich auch nicht gewusst. Ich wollte es unbedingt herausfinden. Aber es ist klar bewiesen, dass es 100.000 verschiedene Arten von Bäumen gibt. Gehen wir mal davon aus, dass nur 5% Obstbäume sind. Das ist relativ niedrig. Aber sagen wir mal 5%. Das heißt, Gott hat 5.000 wunderbare Obstbäume geschaffen. Dann hat er zu Menschen gesagt, ich gebiete dir, iss von allen, genieß. 4.999 verschiedene Obstsorten habe ich dir gegeben, weil ich dich liebe, weil ich großzügig bin, weil ich gut bin. Das ist meine Natur, das ist mein Wesen. Genieß mich doch so richtig und den einen lass bitte stehen. Jetzt möchte ich dir etwas sagen. Wenn dieser großzügige, herrliche, liebende Gott dir 4.999 wunderbare, gute, herrlich schmeckende Obstbäume gibt, der eine interessiert dich hier gar nicht. Der ist dir doch völlig wurscht. Wenn der Teufel gesagt hätte, Eva, iss doch von einem, hätte sie höchstwahrscheinlich gesagt, spinnst du? Ich habe da 4.999, der interessiert mich ja gar nicht. Schau doch, wie schöne ich habe, wie schöne Bäume ich habe. Darum wusste der Teufel in seiner List, er musste Eva verführen. Er musste sie täuschen. Er musste sie täuschen, indem er sie täuscht, dass Gott nicht der Gott ist, der sie glaubt, dass er tatsächlich ist. Und genau das ist geschehen durch die Religion. Die Religion hat den Menschen einen Gott präsentiert, der in Wahrheit nicht der Gott der Bibel ist. Viele Christen glauben, es gibt einen Gott des alten Bundes und einen Gott des neuen Bundes. Meine Freunde, den gibt es nicht. Es gibt nur einen einzigen Gott und der ist Liebe. Unser Problem ist, wir lesen das Alte Testament durch die Brillen des alten Bundes, anstatt die ganze Bibel durch die Brillen des neuen Bundes zu lesen. Selbst im Garten Eden findest du bereits den neuen Bund. Ein unschuldiges Tier musste sterben, damit die Sünden der Menschen, die Nacktheit, die Blöße der Menschen bedeckt wurden. Bereits hier sehen wir Christus. Ganz im Anfang sehen wir den Gott der Liebe, den Gott des neuen Bundes, den Gott des Friedens, den Gott, der alles tut, um die Wiederherstellung und den Frieden mit den Menschen sucht. Und da der Teufel natürlich nicht will, dass der Mensch in seiner Bestimmung lebt und dass der Mensch in all dem lebt, was Gott für ihn geplant hat, musste er eine Strategie entwickeln, um den Menschen zu täuschen. Schau mal, was die Bibel sagt in 2. Korinther 11, Vers 3. Da spricht die Bibel auch von der Schlange und auch von der List. Sehr, sehr interessanter Bibelvers. Ich fürchte aber, sagt Paulus zu den Korinthern, ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, so auch eure Gedanken abgewendet werden von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus. Was bedeutet das? Das hört sich so kompliziert an, ist aber relativ einfach. Wenn du das ein bisschen nachstudierst und ein bisschen nachforscht, ist es sehr einfach. Das Evangelium ist im Grunde genommen eine ganz eine einfache Botschaft. Sehr einfältige und einfache Botschaft. Wir haben alles vermasselt, Christus hat für alles bezahlt, wir können es im Glauben annehmen, alles hängt von ihm ab. Von mir hängt es nur ab, dass ich ihm vertraue, dass das Werk tatsächlich vollbracht ist. Das ist die Einfalt und die Lauterkeit in Christus. Und Paulus sagt, ich habe Angst, ich fürchte, dass die Schlange auch euch verführt, so wie Eva verführt wurde. Als Gott Eva und Adam konfrontiert wurde, da sagt Eva ganz klar, die Schlange hat mich getäuscht. Eva wurde getäuscht. Sie wurde nicht zum Sündigen versucht, sie wurde zuerst getäuscht. Wie wurde sie getäuscht? Indem ein anderer Gott präsentiert wurde, der es wirklich war. Indem nicht der großzügige Gott präsentiert wurde, der ihr 4.999 herrliche Obstbäume gegeben hat. Und ein Gott, der sagt, Eva, die habe ich für dich gemacht. Genieß doch so richtig. Lass es dir gut gehen. Ich kümmere mich um dich. Ich schaue auf dich. Ich habe gut Acht auf dich. Das war der Gott. Und indem die Schlange diesen Gott ganz etwas änderte, durch wenige clever gewählte Worte, wurde Eva plötzlich getäuscht. Und plötzlich war sie sich nicht mehr so sicher, dass wirklich alles so perfekt war, dass wirklich alles so gut war. Plötzlich stellte sie Gott in Frage. Plötzlich stellte sie das Wesen Gottes in Frage. Warum will er mir den einen halten? Warum? Und wisst ihr, und genau das ist die gleiche Strategie des Teufels, die er auch versucht anzuwenden im Leben aller Christen. Er will uns verführen, weg von der Einfältigkeit, von der Lauterkeit zu Christus hin. Was ist diese Einfältigkeit, diese Lauterkeit? Diese Einfältigkeit sehen wir in Johannes 19, Vers 30. Es ist vollbracht, nicht in deinen Werken, nicht in meinen Werken, sondern in Jesus Christus allein ist es vollbracht. Freunde, ich wollte euch nicht entmutigen zu applaudieren. Wenn euch etwas anspricht und berührt im Herzen, ihr könnt die ganze Nacht klatschen, während ich predige. Das stört mich nicht. Absolut nicht. Ich möchte nur nicht, dass ihr mir irgendwelche Ehre gebt. Denn wenn euer Herz berührt wird durch die Worte, die aus meinem Mund kommen, dann sind es seine Worte. Denn meine Worte werden in eurem Leben nichts anrichten, absolut nichts verrichten. Und wenn seine Worte euch berühren, wenn ihr das Bedürfnis habt zu klatschen, das dürft ihr ruhig. Ich will euch dann nicht entmutigen. Ich möchte nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ich möchte nur nicht verherrlicht werden, sondern ich möchte, dass unser Jesus Christus allein immer und ständig verherrlicht wird. So, Paulus sagte, ich fürchte mich, dass auch der Satan in seiner List dich euch auch verführt, so wie die Eva verführt hat. Ich treffe ständig verführte Christen. Permanent. Ich bekomme ständig Messages und E-Mails und unwahrscheinlich viele Leute kontaktieren mich. Und ich merke immer wieder, oh, wie sind sie doch verführt. Vor nicht so langer Zeit bekam ich eine Message von einer ganz lieben Bekannten, eine gute Freundin von Debbie und von mir, die wir seit vielen Jahren kennen. Die schickte mir eine Message. Reinhard, bitte bet für meine 5-jährige Nichte. Meine 5-jährige Nichte ist krank. Diese Dame ist circa 32 Jahre alt oder 33 Jahre alt. Sie wohnt zusammen mit ihrer Schwester, die ledige Mutter ist, in Sao Paulo. Die hat 2 Kinder, ein adoptiertes Kind und ein 5-jähriges Mädchen. Das 5-jährige Mädchen ist adoptiert und ein eigenes, kleineres Mädchen. Und sie sagte, Reinhard, bitte bete für meine 5-jährige Nichte. Sie hat seit 3 Tagen zu hohes Fieber. Meine Schwester war beim Arzt, sie war im Krankenhaus, die gab mir Medikamente, nichts änderte sich, das Fieber geht einfach nicht runter. Bitte bete für sie. Wenn du für sie betest, dann wird Gott ein Wunder tun, weil Gott verwendet dich. Ratet mal, was ich getan habe. Ja, du hast bestimmt gebetet. Habe ich nicht. Ich habe ihr eine Message zurückgeschickt. Liebe so und so. Weißt du, mir war plötzlich bewusst, sie war genauso verführt wie Eva. Sie glaubte, dass der Gott auf mich anders reagiert als auf sie. Weil ich bin der Reinhard. Ich bin der Mann Gottes. Sie ist ja nur das einfache Gemeindemitglied. Daraufhin sagte ich zu ihr, hör zu, ich werde nicht beten für deine Nichte. Jetzt sage ich dir, was du machst. Du gehst hin zu deiner Nichte, du legst deiner Nichte die Hände auf und du sagst, im Namen Jesus Christus, durch das vollbrachte Werk des Kreuzes Jesus Christus, befehle ich diesem Fieber, diesen Körper zu verlassen. Und ich befehle der Heilungskraft Jesu Christi, durch diesen Körper zu fließen. 2 Stunden später bekam ich eine Message zurück. Es hat funktioniert, sie ist fieberfrei und völlig gesund. Aber Freunde, wie oft hat der Feind in seiner List uns verführt, indem er uns vorgaukelt, dass andere Personen mehr Autorität haben als wir. Jeder Christ hat genau die gleiche Autorität. Wir haben das heute gehört. Ja, klatscht ruhig. Wir haben das heute gehört, als der Tobias von lieben Gerd und der lieben Christine, ein kleines Kind war, ging er über die Stiegen runter. Ich kann alle Toten auferwecken. Ich kann alle Toten auferwecken. Ich habe die Autorität. So war es doch, oder? Freunde, jeder Christ hat die gleiche Autorität. Deine Autorität ist nicht in deiner Erfahrung. Deine Autorität ist nicht in wie heilig du lebst. Deine Autorität ist nicht in welch für ein guter Mensch du bist. Deine Autorität ist einzig und allein in Jesus Christus. Und wenn du daran glaubst, hast du die gleiche Autorität wie Reinhard Bonke oder Kenneth Hagin oder egal wie dein Lieblingssuperstar auch heißen möge. Und das ist genau die Verführung, die Satan versucht, in den Augen der Christen und in den Herzen der Christen zu lenken. Gott ist nicht der Gott, der er wirklich ist. Und er versucht ständig, das Bild unseres Gottes in unseren Gedanken und Herzen ein wenig zu verdrehen. Und am liebsten verwendet er Bibelverse dazu, damit sie etwas verdreht sind und wir in Frage stellen, vielleicht ist Gott gar nicht so großzügig. Vielleicht ist er gar nicht so toll. Vielleicht will er gar nicht, dass ich die 4.999 Bäume genieße, sondern vielleicht will er mir wirklich was verbieten und enthalten. Schau mal, wie Satan die gleiche Strategie angewendet hat bei Jesus Christus. Als wir vor kurzem in Israel waren, da standen wir da vor dem Berg der Versuchung und da war ich dran, etwas mitzuteilen. Und unser Pastor, der unsere ganze Gemeindebewegung begründet hat und einer, der für mich einer der weltbesten Bibellehrer ist. Ich persönlich kenne niemanden, der die Bibel so kennt wie der. Der muss einen Intelligenzquotient haben, ich weiß nicht wie hoch. Der hat über 3000 Bücher gelesen in seinem Leben, ist aber erst 51 Jahre alt, hat aber ein Wissen, er merkt sich alles. Der liest ein Buch und merkt es sich. Alles. nicht nur christliche, jeden Fakt, alles. Wir machten mit ihm voriges Jahr eine kurze, wir haben hier in Europa gepredigt, er und ich, und er wollte gern Österreich kennenlernen. Und dann machten wir eine 2 Tage Wien und dann 1 Tag Prag. Und als wir eine Wien-Rundfahrt machen, meine eigene Stadt, wo ich gelebt habe, da wusste der Jahreszahlen und Details und Geschichte von meiner Stadt besser als ich. Und ich sagte, woher kennst du das? Ich habe das beim Herüberfliegen im Buch gelesen. Der liest da in ein paar Stunden ein 300-seitiges Buch und merkt sich jedes Detail. Auf jeden Fall, wir standen dort auf diesem Berg der Versuchung und es war meine Zeit, etwas mitzuteilen, und er hat für mich übersetzt ins Portugiesische. Und ich fragte, die meisten waren ja Pastoren, die wir dort waren, und ich fragte, wie viele Versuchungen musste Jesus durchgehen? Wisst ihr das? Wie viele Versuchungen musste Jesus da in der Wüste durchgehen vom Teufel? 3, das haben auch alle geantwortet. Ich habe gesagt, nein, falsch, 4 waren es. Daraufhin wollte er das nicht übersetzen. Ich sagte, was, 4? Ich habe gesagt, na, übersetzen, 4, ich werde es euch gleich erklären. Es waren 4, nicht 3. Was war die erste Versuchung? Gehen wir ein etwas zurück. Das Letzte, was geschah, bevor Jesus vom Satan in die Wüste geführt wurde, um versucht zu werden, vom Heiligen Geist in die Wüste geführt, um vom Satan versucht zu werden, was war das Letzte, was geschah? Er wurde getauft. Er stieg aus dem Wasser, der Himmel öffnete sich und der Vater sagte was? Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, ihn sollt ihr hören. Was waren die ersten Worte Satans in der Wüste? Die ersten Worte waren nicht, mach Steine zu Brot. Die ersten Worte waren, wenn du Gottes Sohn bist. Was waren die letzten Worte, die Jesus gehört hat, bevor er in die Wüste ging? Dies ist mein geliebter Sohn. Was waren die ersten Worte, die Satan ihm gesagt hat? Wenn du Gottes Sohn bist. Aber der Satan hat die Aussage des Vaters verdreht. Er hat ein Wort ausgelassen. Das Wort Geliebter. Satan hat nicht gesagt, wenn du der geliebte Sohn Gottes bist. Satan hat es in den Gedanken Jesus in Frage gestellt, ob er tatsächlich so geliebt ist vom Vater, wie der Vater es ihm gesagt hat. Mit anderen Worten wollte er die gleiche Verführung bringen, die er Eva gebracht hat. Gott etwas zu verändern. Du bist ja gar nicht der Geliebte Gottes. Wenn du der Geliebte bist, warum bist du in der Wüste? Warum geht es dir schlecht? Warum bist du hungrig? Wo ist jetzt der, der dich liebt? Das ganz gleiche Prinzip und die gleiche Strategie, die Worte Gottes zu nehmen, ein klein wenig zu verändern und dann uns zurückzuzitieren, um in unseren Gedanken und Herzen ein Bild von einem Gott zu kreieren, den es gar nicht gibt. Und das haben wir erlebt durch Jahrtausende hindurch, dass der Satan das immer wieder macht. Wie viele Menschen glauben nicht an den Gott, der wahrhaftig der Gott der Bibel ist? Wie viele Menschen haben ein Bild von Gott, das überhaupt nicht stimmt? Weil der Feind versucht hat, es etwas zu verdrehen. Ich werde euch etwas sagen. Es wird euch vielleicht etwas schockieren, aber das macht nichts. Johannes 10, Vers 10 sagt, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu würgen und umzubringen. Ich aber bin gekommen, damit ihr Leben habt und Leben im Überfluss. Wisst ihr, der Dieb ist nicht der Teufel? Habt ihr das gewusst? Nicht. Jeder Prediger sagt, der Dieb ist der Teufel. Ist aber nicht. Ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren saßen wir beim Mittagessen und ich sagte zu meiner lieben Debbie, in Johannes 10, Vers 10, der Dieb ist nicht der Teufel. Sie sagte zu mir, doch, das ist der Teufel. Ich sage, nein, ist er nicht. Dann sagte sie, ja, wer ist der denn? Ich sagte, sage ich dir nicht. Ich muss die Bibel selbst studieren, studiere sie auch selbst. Finde es heraus. Studiere Johannes 10 mit dem Heiligen Geist, bete drüber und du wirst sehen. Ich muss es auch machen. Kurze Zeit drauf, ich weiß nicht, war es eine Woche, 2 Wochen, ich weiß nicht mehr so genau, es war lange her. Aber einige Zeit drauf kam sie zu mir und sagte, wie habe ich nur glauben können, das ist der Teufel? Der Teufel wird ja gar nicht erwähnt in Johannes 10, Vers 10. Wenn du im Griechischen nachschaust, was das Wort für Dieb bedeutet, dann wirst du sehen, das hat mit dem Teufel überhaupt nichts zu tun. Gar nichts. Es kommt im Griechischen klipp und klar vor. Jetzt wollt ihr alle wissen, wer der Dieb ist. Sage ich euch nicht. Das wird euch der Gerd irgendwann einmal erklären. Es ist ganz klar, Freund, das hat zu tun mit religiösen Lehrern, mit religiösen Predigern. Das hat zu tun mit Predigern, die uns die Wahrheit nicht predigen, sondern die uns einen verdrehten Gott predigen. Die uns einen Gott predigen, der gar nicht der gute Hirte ist. Die uns einen Gott predigen, der gar nicht der Gott ist, der uns Leben im Überfluss geben will. Und wisst ihr, und das ist die Strategie Satans. Das war der größte Kampf des Apostel Paulus. Der größte Kampf des Apostel Paulus war nicht gegen irgendwelche satanischen Angriffe. Das war für ihn das geringste Problem. Als ihn ein Botschafter Satans gegeben wurde als Pfahl im Fleisch, hat er dreimal den Herrn gebeten, nimm ihn weg. Als der Herr gesagt hat, meine Gnade ist genügend, hat er folgendes gesagt, darum will ich mich freuen in Trübsel und Anfechtung. Ich will mich freuen. In Leid. Das ist kein Problem mehr. Der größte Kampf Paulus war gegen diese religiösen Geister, die Menschen verwendet haben, um dem Volk Gottes die Wahrheit etwas zu verdrehen, um einen Gott darzustellen, der nicht der Gott der Bibel ist. Und wir müssen uns bewusst sein, wenn der Feind es schafft, in unseren Herzen und in unseren Gedanken ein Bild von einem Gott zu schaffen, der nicht tatsächlich der Gott des Wortes Gottes ist, dann werden wir auch verführt sein, so wie Eva verführt war. Und dann werden wir nicht in der Fülle leben können, die der Herr für uns hat. Dann sind wir gestresst, dann sind wir K.O., dann ist das Christenleben schwierig, dann ist das Christenleben anstrengend, dann ist das Christenleben hart. Freunde, ich gehe seit 48 Jahren mit Jesus. Das Christenleben ist nicht schwierig. Mein Leben ist nicht schwierig. Mein Leben ist eine Freude. Ich stehe jeden Tag glücklich auf und gehe jeden Tag glücklich zu Bett. Nicht, weil ich ein fröhliches Temperament bin, sondern weil ich erkannt habe, wie unser Gott wahrhaftig ist. Wie er wirklich ist. Ich werde euch jetzt etwas sagen. Eigentlich gab es für mich keine Hoffnung. Mit 12 Jahren hatte ich bereits 3 Selbstmordversuche hinter mir. Ich wurde sexuell missbraucht über mehrere Jahre hinweg. Ich war ein seelisches Wrack. Ich war absolut kaputt und zerstört. Über mich wurde gesagt, für Reinhard gibt es keine Hoffnung. Ein Leiter der Gemeinde, in der mein Papa Pastor war, sagte einmal, ich glaube an Wunder, aber ich glaube nicht, dass es für Reinhard irgendwelche Hoffnung gibt. So ein zerstörtes Wrack war ich, als ich Kind war. Das hörte ich, der sagte es vor mir. Was ist das, das mich zu dem Menschen gemacht hat, der ich heute bin? Jahre von Seelsorge? Nein. Jahre von inneren Heilungsseminaren? Nein. Wisst ihr, was es war? Die Erkenntnis, wer mein Vater im Himmel wirklich ist. Wenn du wirklich überzeugt wirst in deinem Herzen, wie angenommen du vom Vater im Himmel bist, wird jede Ablehnung deiner Vergangenheit aus deinem Herzen weichen. Absolut. Es ist das Angenommensein vom Schöpfer des Universums, das mich freisetzt von der Ablehnung von Menschen. Wir finden keine Heilung anderswo als beim Kreuz. Wenn dich ein Seelsorger nicht zum Kreuz bringt und zum Vaterherze Gottes bringt, dann hat er versagt. Er kann dir vielleicht sagen, warum es dir so schlecht geht, aber er kann dir die Lösung nicht bringen, denn die Lösung ist im Kreuz. Es ist vollbracht. Das Werk des Kreuzes ist komplett. Es ist völlig. Das Kreuz hat die Macht, jede Ablehnung, jede Unsicherheit, jede negativen Gefühle, jede Verletzung aus deinem Herzen zu nehmen und dich erfüllt und freudig und strahlend werden zu lassen, weil du weißt, dass du jetzt von Gott angenommen bist. Und genau das weiß der Feind, drum wird er ständig versuchen, dich zu verführen. Gott ist nicht so. Schau doch auf diese Bibelstelle, ein bisschen verdreht. Gott ist zornig und Gott ist so und Gott ist so und Gott ist so. Aber das ist nicht unser Gott. Schauen wir uns einmal an, wie unser Gott wirklich ist. Schlag bitte Römer Kapitel 5, Vers 1 auf. Wisst ihr, das Wort Evangelium bedeutet gute Nachricht? Aber viele Christen haben es als schlechte Nachricht gepredigt. Du bist hoffnungslos verloren und er wirft dich dem Gott und er wird dir helfen. Das ist keine gute Nachricht, Freunde. Eine, Debbie hat mir vor kurzem etwas gesagt, was sehr schön war. Sie las es in irgendeinem Buch. Wenn du die Sünde, wenn du von den Sündern eine negative Reaktion bekommen willst, predig ihnen das Gesetz. Du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht. Aber wenn du von den Christen eine negative Reaktion bekommen willst, predig ihnen die Gnade. Da ist viel Wahres dran, Freunde. Schau mal Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Schau mal, wie sind wir gerecht geworden? Durch den Glauben. Nichts deiner Werke macht dich gerecht. Egal wie viel du für Gott tust, egal wie viel du die Bibel liest, egal wie viel du betest, egal wie viel du fastest, egal wie viel du gibst, es ist völlig egal, was du alles tust, um Gott zu beeindrucken, absolut nichts macht dich vor Gott gerecht. Wir müssen die Werksgerechtigkeit und die Selbstgerechtigkeit bekämpfen mit allem, was wir haben in unserem eigenen Leben. Denn sie schleicht sich so leicht in unser Herz ein. Schau, heute habe ich das gemacht. Gott, du musst doch stolz auf mich sein. Wir sind einzig und allein gerecht durch Jesus Christus. Wisst ihr, was gerecht bedeutet? Völlig in Ordnung zu sein. So, als ob ich nie gesündigt hätte. 2. Korinther 5, Vers 21 ist so ein wunderbarer Schlüsselvers. Da sagt der Apostel Paulus in 2. Korinther 5, Vers 21, er machte den, der von keiner Sünde wusste, zur Sünde für uns, damit wir in ihm Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Schau mal diesen Vers an. Hat Jesus irgendwann gesündigt? Hat er irgendwann in Gedanken oder in Wort ein einziges Mal gesündigt? Nein. Aber der von keiner Sünde wusste, er wurde zur Sünde gemacht. Jesus wurde zur Sünde gemacht, obwohl er nie gesündigt hat. Warum? Damit wir jetzt Gerechtigkeit würden, die für Gott gilt. Das heißt, in dem Augenblick, wo du nur ein einziges gutes Werk zu tun versuchst, um vor Gott in Ordnung zu sein, in diesem Augenblick machst du das Werk des Kreuzes zunichte. Jesus wurde nicht zur Sünde, weil er gesündigt hat. Er hat nie gesündigt. Genau gleich kannst du niemals vor Gott recht werden und in Ordnung sein, indem du irgendetwas Richtiges machst. Selbst wenn du heute sündigst, bleibst du die Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus. Das schockiert so viele Christen. Das wollen Christen nicht ergreifen wollen. Aber Rainer, du propagierst die Sünde. Nein, die Sünde werde ich nie propagieren. Die Sünde tut uns ja, macht uns ja selbst kaputt. Aber die Sünde macht mich nicht ungerecht. Wenn die Sünde mich ungerecht machen würde, dann würde mich die guten Werke und das Nichtsündigen gerecht machen. Dann hätte Jesus nicht am Kreuz sterben brauchen. Es ist so eine logische Schlussfolgerung. Wenn ich heute sündigen würde, dann hat die Gerechtigkeit Gottes gesündigt, weil ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Das ist meine Natur, das ist mein Wesen, das ist das, was ich bin. Leute sündigen, weil sie nicht glauben daran vom ganzen Herzen, dass sie völlig gerecht sind vor Gott. Wenn wir glauben, was wir wirklich sind, dann werden unsere Handlungen unserem Glauben folgen. Aber so tief steckt dieses religiöse Denken in uns drinnen. So tief ist die Verführung des Teufels. So tief ist diese schleichende Veränderung der Gedanken und unseres Herzens. Sollte Gott dich gesagt haben, du darfst nicht essen und plötzlich, er verbietet was. Wenn Gott gesagt hat, ich gebiete dir, ess doch von allen Bäumen, nur von dem einen nicht. Und genau so versucht der Feind, ständig Gedanken in unsere Gedanken zu bringen und in unsere Herzen zu bringen, dass wir vor Gott in Ordnung werden, wenn wir alles richtig machen. Und dann kommt die Anklage, dann kommt die Schuld und dann kommt die Verdammnis und dann können wir kein siegreiches Leben mehr leben. Wie sollen wir es leben? Geht gar nicht. Leute, die in Verdammnis sind, haben vor Gott keine Kühnheit, von ihm etwas zu erbitten. Wisst ihr, fast jeden Tag sage ich folgendes Gebet. Herr, ich sage jeder Selbstgerechtigkeit in meinem Leben ab. Herr, ich sage jeder Gerechtigkeit aus Werken in meinem Leben ab. ich bin nicht recht und in Ordnung vor dir, weil ich irgendetwas getan habe, sondern einzig und allein Christus wurde zur Sünde. Er bekam meine sündige Natur, obwohl er nie was falsch gemacht hat. Ich kriege seine perfekte Natur, obwohl ich alles falsch gemacht habe. Das ist Gnade. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Ich habe alles falsch gemacht und kriege seine vollkommene Natur. Er hat alles richtig gemacht und kriegt meine verkehrte Natur. Drum ist ja die Botschaft der Gnade so revolutionär. Drum hat der Feind ja solche Angst vor dieser Botschaft der Gnade. Denn wenn du glaubst, dass du 100% gerecht vor Gott bist, unabhängig von dem, was du tust, wenn dein Herz das mal glaubt, weißt du, was geschehen wird? Du wirst beginnen, als Gerechtigkeit Gottes zu handeln. Deine Werke folgen dem, was du glaubst. Aber wenn dein Herz glaubt, du musst irgendwas richtig machen, um vor Gott gerecht zu sein, wirst du es nie schaffen. Das wird ein endloser Teufelskreis, wo du es nie schaffen wirst, dass du dich am Abend hinlegst und sagst, oh Gott, was für ein herrlicher Tag, danke, dass ich für dir gerecht bin und jetzt schlafe ich mal so richtig gut. Wir müssen erkennen, Gott ist ein unbeschreiblich herrlicher Gott. Er schenkte mir die Natur Christus, obwohl ich es mir nie verdient hätte. Wisst ihr, gehen wir ein bisschen weiter. Wir sind gerechtigt worden durch den Glauben an Jesus Christus, und wir haben Frieden mit Gott durch den Herrn Jesus Christus. Römer 5, Vers 1. Frieden mit Gott. Wisst ihr, was das bedeutet? Das Wort ist ein sehr starkes Wort. Frieden bedeutet völlige Wiederherstellung. Es beinhaltet das Wort Wohlstand, es beinhaltet das Wort Heilung. Dieses Wort ist so ein starkes Wort, welches so viel beinhaltet. Schau mal, wir haben Frieden mit Gott. Wodurch? Durch unseren Herrn Jesus Christus. Zwischen mir und Gott ist alles in bester Ordnung. Ja, aber Reinhard, heute hast du nicht genug die Bibel gelesen, heute hast du nicht das genug getan, heute hast du nicht genug gebetet, heute hast du nicht gefastet, du hast dich heute überessen und du warst heute böse auf deiner Frau. Jetzt ist doch deine Beziehung mit Gott gestört. Nein, meine Beziehung mit Gott wurde nicht hergestellt, weil ich was richtig gemacht habe. Meine Beziehung mit Gott wurde hergestellt, weil Jesus alles richtig gemacht hat. Und wenn ich alles falsch mache, kann die Beziehung mit Gott nicht kaputt gemacht werden. Und wenn wir das in unserem Herzen ergreifen, zwischen mir und Gott ist Frieden, unabhängig von meinen Werken. Nicht, weil ich was getan habe, und durch Jesus Christus allein. Das Werk des Kreuzes hat immer dieselbe Kraft, wenn ich es im Glauben ergreife. Wenn wir wirklich in unserem Herzen ergreifen, dass Gott hat Jesus Christus gesandt. Er wollte mit mir Frieden haben. Er sehnte sich nach Frieden mit mir. Er wollte, dass er und ich eine völlige normale Beziehung haben. Er wollte, dass wir beide eine Liebesbeziehung haben. Das war die Sehnsucht im Herzen Gottes. Aber er wollte nicht, dass diese Beziehung irgendwelche Basis auf irgendwelchen Werken von mir hat. Er wusste, ich kann das Gesetz nicht halten. Er wusste, ich werde immer wieder versagen. Er kannte meine Schwachheiten. Er kannte alle meine Fehler und sagte, Reinhard, wenn ich mich auf dich verlasse, dass zwischen uns zwar wieder alles in Ordnung wird, dann kann ich die Ewigkeit warten. Weißt du was? Ich lasse Jesus das richten. Und durch Jesus Christus mache ich alles in Ordnung zwischen dir und mir. Da es nichts mit meiner Leistung zu tun hat, wenn ich versage, bleibt die Beziehung gleich. Weil die Beziehung hat ja nichts zu tun mit meinen Werken. Der Opfertod Christi ändert sich nicht. Wir haben Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Zwischen ihm und mir ist alles paletti. Versteht ihr das Wort? Sagt ihr das bei euch in Deutschland? Zwischen ihm und mir ist alles paletti. Aufgrund von Jesus Christus, Freunde. Wir müssen das in unserem Herzen ergreifen. Und nur wenn wir das in unserem Herzen ergreifen, wenn wir das wirklich glauben, dann können wir auch der Welt diesen Frieden anbieten. Dann können wir auch die Welt zur Versöhnung bringen. Versöhnung zum Gott, der sich sehnt danach, die Menschen mit ihm zu versöhnen, unabhängig von irgendwelchen Werken der Menschen, sondern einzig und allein uns verlassen auf das, was am Kreuz geschehen ist vor 2000 Jahren. Aber pass auf, da geht es ja noch weiter in diesem fünften Römer. Der Vers 10 ist so eine starke Aussage. Römer 5, Vers 10. Denn wir Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind? Wann sind wir versöhnt worden? Als wir noch Feinde waren. Das ist mein Gott. Wir wurden versöhnt mit unserem Gott, während ich noch sein Feind war. Während ich gegen ihn war, war er bereits für mich. Während ich alles falsch gemacht habe, hat er gesagt, komm, ich nehme dich an. Mach gar nichts dafür. Glaub einfach, dass Jesus bezahlt hat für dich. Ich werde euch etwas erklären, meine lieben Freunde. In diesem Vers steckt etwas drin, was wir unbedingt ergreifen müssen. Vor kurzem hat mir ein lieber Gläubiger gesagt, ja, aber weißt du, Reinhard, du predigst von der Gnade und von der Liebe und da und vom neuen Bund. Aber in Wirklichkeit, die Bibel sagt doch ganz klar, dass Gott auch ein Gott ist, der zornig ist und dass Gott ein Feind derer ist, die Sünde und so weiter und so fort. Dann habe ich zu ihm gesagt, hör zu. Gott war niemals der Feind von irgendjemand, auch nicht der Feind der Sünder. Doch, die Bibel sagt doch, dass der Gott war unser Feind und während er unser Feind war, dann hat er uns versöhnt. Ich habe gesagt, wo steht denn das? Hat er nicht gewusst. Ich habe gesagt, wäre gut, wenn du die Bibel kennen würdest, schlag mal Römer 5, Vers 10 auf, suchst du diesen Vers? Ja, genau, das ist der Vers. Schau mal, da steht kein Wort drinnen, dass Gott mein Feind war, als ich Sünder war. Ich war sein Feind, er war nie mein Feind. Nie war Gott mein Feind. Im Gegenteil, schau her. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren. Der Teufel hat das verdreht und hat vielen Christen beigebracht, dass Gott der Feind der Sünde ist. Absolut nicht. Es gibt Menschen, die sind meine Feinde. Aber ich bin nicht ihr Feind. Ich liebe alle Menschen. Egal, was die über mich sagen, egal, was die über mich schreiben, egal, was die über mich verbreiten, ich liebe alle Menschen. Es gibt niemand, den ich nicht liebe. Also ich bin nicht der Feind von irgendjemand. Es gibt aber Menschen, die sind meine Feinde. Die mögen das nicht, was ich predige. Die mögen mich nicht, weiß auch nicht warum, aber die mögen mich halt nicht. Ist ja gutes Recht, brauchen sie mich nicht mögen. Ich sage immer, der Herr liebt mich bedingungslos, meine Frau liebt mich, das reicht. Jetzt habe ich auch noch den Gerd und die Christina, die mich lieben, dann auch noch die Kirsten und den Hartmut. Was kann man sich noch mehr wünschen auf dieser Welt? Die Romy liebt mich auch, sagt sie mir immer wieder, auch ihr lieber Mann. Und oh, du liebe Zeit, wie viele Menschen mich lieben. Aber wisst ihr, wir müssen das begreifen. Gott war nicht unser Feind. Wir waren seine Feinde. Und während wir seine Feinde waren, weil wir uns ihm gegenüber versündigt haben, weil wir uns von ihm getrennt haben durch unsere Sünde, während wir die Feinde von ihm waren, hat er bereits seine Arme ausgestreckt und hat gesagt, Reinhard, lass doch dich versöhnen, bitte. Bitte lass dich versöhnen. Wenn Gott unser Feind gewesen wäre, hätte er uns nicht mit sich versöhnt. Er war nie unser Feind. Dennoch glauben viele Christen, dass wenn sie sündigen, wird Gott zu ihrem Feind. Und das ist die subtile Art des Teufels, wie er versucht, alles dazu zu bringen, dass wir glauben, alles hängt von mir ab. Ich weiß nicht, ob ich euch die Geschichte erzählt habe, kann wohl sein, aber ich erzähle es euch dann halt noch einmal. Ich war im Süden Brasiliens, das war voriges Jahr. Eine Gemeinde mit ca. 600 Leuten. Als ich am Ende war meiner Predigt, ging ich von der Bühne und der Heilige Geist sagte zu mir, ich bin aber noch nicht fertig, geh zurück. Ging zurück, nahm das Mikrofon, sagte zu meiner Übersetzerin, komm, wir müssen noch einmal zurück. Ich nahm das Mikrofon und ich sagte, Herr, was willst du noch tun? Und der Heilige Geist sprach zu meinem Herzen, da ist eine Person hier, die hat vor vielen Jahren einen Autounfall gehabt. Und aufgrund dieses Autounfalls hat diese Person sich ihren Nacken verletzt und hat jetzt ganz wenig Bewegungsfreiheit im Nacken und hat große Schmerzen im Nacken, ständige Schmerzen im Nacken. Und ich will diese Person heute Abend heilen. Ich sagte dieses Wort der Erkenntnis. Eine Person, eine Frau meldete sich, sie saß ganz hinten in der letzten Reihe. Ich betete genauso. Vor 7 Jahren hatten sie einen Autounfall. Vom Autounfall wurde der Nacken verletzt, der verheilte nicht richtig, konnte sich kaum bewegen, hatte rund um die Uhr Schmerzen. Ich betete für sie, nichts geschah. Ich gebot, jeden Krankheitsgeist zu weichen, nichts geschah. Ich tat alles, was man nur tun kann, um Heilung vom Himmel herzuholen, nichts geschah. Da bat ich die Leute um sie herum, ihre Hände aufzulegen, nichts geschah. Da bat ich die ganze Gemeinde aufzustehen, ihre Hände auszustrecken und in ihre Richtung hin und alle gemeinsam beten, 600 Leute zusammen zum Herrn zu flehen und diese Heilung freisetzen, nichts geschah. Dann stand ich mal hier so und sagte so leise in meinem Herzen, Herr, was machst du mit mir? Du lässt mich aber schön blöd dastehen. Und der Gedanke kam mir sofort, denn der, wie einmal gesagt hat, Gott ist dein Ruf nicht wichtig. Und unser Ruf, Gott ist unser Ruf nicht wichtig. In dem Fall war es mein Ruf. Und ich sagte, Herr, was machst du da? Und der Herr sagte zu mir, sie glaubt nicht, dass sie würdig ist, geheilt zu werden, weil sie nicht glaubt, dass sie gut genug ist. Und ich sagte zu der Frau, komm nach vorne. Und ich sagte ihr, was der Heilige Geist mir sagte. Ich sagte, du kannst die Heilung nicht empfangen, die der Herr dir heute durch ein Wort der Kenntnis versprochen hat, weil du nicht glaubst, dass du gut genug bist. Es hat aber nichts mit dir zu tun. Deine Heilung hat nur mit dem zu tun, was Christus bereits für dich am Kreuz getan hat. Ich habe gesagt, leg deine Hand auf den Nacken und sprich mir nach. Ich bin würdig, geheilt zu werden. Ich bin würdig, durch Jesus Christus meine Heilung zu empfangen. Ich bin würdig. Die hat das mehrmals wiederholt und ich sprach ein einfaches Gebet im Namen Jesu Christi, sei heil. Die Frau krachte zu Boden, begann zu schluchzen und zu heulen. Als sie aufstand, bewegte sich ihr Nacken völlig normal, hatte keine Schmerzen und immer wieder griff sie zurück und beginnt auf Portugiesisch zu schreien. Und ich sagte, was ist los, was ist los? Dann sagte sie mir, sie hatte hinten ein Knochengeschwulst rausstehen, das war fast so groß wie ein Golfball. Und es war zu gefährlich, es zu wegoperieren, weil es genau da war, wo eben die Nervenstränge waren. Es wurde nie wegoperiert. Und sie hatte gesagt, das ist verschwunden. Es ist nicht mehr hier. Freunde, sie hat den Trick des Teufels geglaubt, ist dem Teufel auf den Leim gegangen, ist verführt worden von der Einfachheit und Lauterkeit Christi hinweg, dahin, dass alles von ihr abhängt. Freunde, wir müssen uns abwenden von dieser Verführung. Es ist keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Unsere Schuld ist bezahlt. Unsere Gerechtigkeit ist, weil sie in Christus allein ist und sonst niemand. Es ist Frieden zwischen Gott und zwischen mir, egal was ich getan habe, was ich tue und was ich tun werde. Der Friede besteht auf immer und ewig, weil er ja nicht von mir abhängt. Und dann schau mal in Römer 5, Vers 10, was er sagt. Wir sind versöhnt mit Gott, als wir seine Feinde waren. Jetzt möchte ich dir eine Frage stellen. Du bist versöhnt mit Gott. Beschreib mir Gott mit einem einzigen Wort. Danke. 1. Johannes 4, Vers 16. Gott ist, brauchst nicht draufgeben. 1. Johannes 4, Vers 16. Gott ist Liebe. Nicht die Liebe, die du kennst. Nicht die Liebe, mit der du aufgewachsen bist. Nicht die Liebe deines Vaters, deiner Mutter, auch wenn sie perfekt waren. Auch wenn du das beste Elternhaus gehabt hast, Gott ist nicht diese Liebe. Denn die perfektesten Eltern haben höchstens die Filio-Liebe, die menschliche Liebe, die auf gegenseitig basiert. Die einzige vollkommene Liebe kommt von Gott, diese Agape-Liebe. Die hat nur Gott. Diese Liebe liebt, auch wenn du ihr widerstehst. Diese Liebe kannst du ins Gesicht schlagen und sie sagt, ich liebe dich. Diese Liebe kannst du anspucken und sie sagt, ich liebe dich. Diese Liebe kannst du alles tun und sie wird sagen, ich bin geduldig, ich bin gütig, ich bin freundlich. Lies 1. Korinther 13 durch und schau dir die 15 Attribute der Agape-Liebe an. Das ist die Liebe Gottes, das ist die Agape-Liebe. Wir sind versöhnt mit wem? Mit Gott. Gott ist was? Du und ich, wir sind versöhnt mit der vollkommenen Liebe. Es gibt nichts mehr, was zwischen mir und dieser perfekten Liebe steht. Mit anderen Worten, als ich versöhnt wurde mit Gott durch den Tod Jesus Christus, nicht durch das, was ich getan habe, als ich versöhnt wurde mit Gott, wurde ich mit der vollkommenen Liebe versöhnt. In diesem Augenblick geschah Folgendes. Gott sagt, ich bin freundlich zu dir, ich bin gütig zu dir, ich bin gnädig mit dir. Ich denke nicht an mich selbst, ich glaube immer, ich hoffe immer, ich bin immer für dich. Dahin habe ich dich jetzt versöhnt. Und der Feind sagt, um Himmels Willen, wenn der das glaubt, dann kann ihn nichts mehr aufhalten. Wenn der das glaubt, dann vergibt er jeden, weil er vergeben worden ist. Wisst ihr, heile Menschen heilen Menschen, verletzte Menschen verletzen Menschen. So einfach ist das. Heilung finden wir nicht, weil wir stundenlang durch irgendwelche Prozesse durchgehen. Ich habe das erlebt. Ich war jahrelang ein seelisches Wrack. Jahrelang. Meine innere Heilung kam nicht durch stundenlanges Aufarbeiten. Meine innere Heilung geschah buchstäblich in Minuten. Schwer zu glauben, hä? Buchstäblich. Als ich erkannt habe, dass ich die Gerechtigkeit Gottes in Christus bin, als ich erkannt habe, dass nichts von mir abhängt, alles von seinem vollkommenen Werk abhängt, als ich erkannt habe, dass ich versöhnt wurde mit der Liebe, die vollkommen ist, die sich nie von mir abwendet, egal was ich tun werde und getan habe, da wurde mein Herz in Minutenschnelle heil. Völlig heil, ich wurde zu einer absolut neuen Person. Ich wurde auch abgelehnt. Sogar von meinem eigenen Vater. Als ich schon erwachsen war, wurde ich verstoßen von meiner Familie. Ihr habt keine Ahnung, was ich alles erlebt habe. Ich müsste eigentlich ein seelisches Krüppel sein. Ich habe alles, was man braucht, um ein seelisches Wrack zu sein. Ich müsste körperlich kaputt sein. Es geht mir so gut. Und nichts ist mein Verdienst. Nichts ist mein Verdienst. Absolut nichts ist mein Verdienst. Und in dem lebe ich jeden Tag. Daher hole ich meine Kraft. Daher hole ich meinen Frieden. Daher hole ich meine Ruhe. Daher hole ich meine endlose Energie. Daher hole ich alles, was ich brauche, um meinem Herrn zu dienen. Und nur daher, es ist Frieden zwischen ihm und mir. Lange genug bin ich derselben Verführung und Täuschung aufgesessen, der Eva aufsaß und den Teufel versuchte, bei Jesus anzuwenden. Bisschen Verdrehen der Wahrheit, um Gott in Frage zu stellen, als den, den er wirklich ist. Und als ich erkannt habe, wie subtil diese Verführung des Teufels ist, habe ich eine Entscheidung getroffen. Ich habe gesagt, nie wieder in meinem ganzen Leben werde ich irgendeinen Vers in der Bibel lesen, außer durch den Brillen des neuen Bundes. Nie wieder. Das Christenleben muss bei Johannes 19,30 beginnen. Es ist vollbracht. Da fängt's an. Die meisten Christen fangen ganz woanders an und in den nächsten 20 Jahren des Christenlebens bewegen sie sich langsam dahin, dass ich bei Johannes 19,30 landen. Freunde, da beginnen wir. Es kommt viel Arbeit auf uns zu. Tausende Menschen wird der Herr erreichen in Europa, in unserem Land. Tausende und Abertausende und Zigtausende. Das könnt ihr mir glauben. Die Ernte kommt. Die kommt ganz sicher. Ich habe die Ernte gesehen. Die kommt. Die kommt auch in Europa. Aber die kommt ganz anders, die kommt, weil wir erkannt haben, wer wir in Christus sind. Weil wir erkannt haben, dass wir tatsächlich unabhängig von allem, was wir tun, seine angenommenen, geliebten, versöhnten, mit ihm versöhnten Kinder sind. Und diesen Dienst der Versöhnung geben wir dann auch den Menschen, die keine Hoffnung mehr haben. Und dann werden die tiefsten Sünder in einem Augenblick zu strahlenden Christen werden. Dann werden die verletzenden, kaputten Menschen in kürzester Zeit zu Lichtern in dieser dunklen Welt werden. Ich wehre mich gegen jegliche Werksgerechtigkeit. Ich wehre mich gegen irgendwelche damit ich was bin und kann und dann bin ich besser und dann komme ich gut vor Gott an und er wird mir jetzt dieses Gebet beantworten, weil jetzt habe ich alles getan. Nein, er beantwortet mein Gebet, weil Christus dafür bezahlt hat. Er schaut auf mich und sagt, Rainer, du bist vollkommen, du bist gerecht, du bist heilig, du bist rein, du bist vollkommen. Der Teufel sagt, aber das bist du nicht, schau, was du heute gemacht hast. Ich habe deine Gedanken gesehen. Ich habe gesehen, du warst ungeduldig. Ich habe gesehen, jetzt ist nichts in Ordnung zwischen dir und Gott. Freunde, zwischen mir und Gott wurde nie etwas in Ordnung, weil ich was richtig gemacht habe. Darum kann nichts in Unordnung gemacht werden, wenn ich was falsch mache. Und wenn du das erkennst, willst du gar nichts falsch mehr machen. Wenn du das erkennst, werden in dir Energien freigesetzt. Gerechte Personen handeln und leben gerecht. Aber Menschen, die gerecht werden wollen vor Gott durch ihre Werke, handeln gar nicht gerecht. Die werden Pharisäer. Die werden moderne Pharisäer. Vor den Menschen handeln sie gut. Zu Hause, wo es niemand sieht, sind sie zwei andere Personen. Als John G. Cho seinen Dienst begann, sagte seine Frau zu ihm eines Tages, übersiedeln wir doch bitte ins Podium. Podium heißt, wie heißt das hier? Die Bühne. Übersiedeln wir doch bitte auf die Gemeindebühne. Sagt dann seine Frau zu ihm. Yonggi Cho sagt, was? Bitte nehmen wir unsere Familie und übersiedeln wir auf die Gemeindebühne. Und Yonggi Cho sagte, warum? Und seine Frau sagte, auf der Bühne bist du ein Engel, zu Hause bist du ein Teufel. Und wisst ihr, das ist die Erfahrung vieler Menschen. Die Erfahrung vieler Menschen ist, im Gottesdienst, da bin ich ein Engel, aber zu Hause bin ich der Teufel. Und dann versuchen sie, sich zu ändern. Und klappt nie. Klappt nie. Wenn du glaubst, dass du die Gerechtigkeit Gottes in Jesu Christus bist, dann wirst du beginnen, als Gerechtigkeit Gottes zu handeln und zu agieren. Dann wird sich dein Wesen ändern. Dein Wesen ändert sich, weil du das Richtige glaubst, nicht weil du versuchst, dich zu ändern. Wenn wir uns selbst ändern könnten, dann hätte Christus nicht am Kreuz für uns sterben brauchen. Dann hätte er uns einfach einen Engel schicken können mit einem 70 Regeln, wie wir uns zu besseren Personen machen können. Das sehen wir, dass das nicht funktioniert hat. Tausende lange hat das Gesetz die Menschen nicht, tausende Jahre hat das Gesetz die Menschen nicht geändert. Das geht nicht und das ging auch nicht. Meine Veränderung ist Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Meine Veränderung ist, ich bin die Gerechtigkeit Gottes, also kann ich auch gerecht handeln. Meine Veränderung ist, ich bin geliebt, also kann ich auch lieben. Meine Veränderung ist, ich bin bereits heilig durch Christus, also kann ich auch heilig leben. Meine Veränderung kommt, ich bin versöhnt mit ihm, also kann ich auch andere Menschen zur Versöhnung bringen. Vater im Himmel, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du diese Wahrheit und diese Worte tief auf die Herzen meiner Geschwister schreibst. Vater im Himmel, wenn das nur Worte bleiben in unseren Gedanken und Köpfen, dann wird sich in unserem Leben nichts ändern. Herr, ich bitte dich, dass du durch deinen wunderbaren Heiligen Geist diese Worte eingravierst auf die Herzen aller Menschen, die hier sind und die je diese Botschaft hören werden. Wir sind angenommen. Gott war nie unser Feind. Wir waren seine Feinde und er hat uns versöhnt. Vater im Himmel, ich bitte dich, lass diese Botschaft der Gerechtigkeit Gottes in Jesu Christi eingraviert werden auf den Herzen der Menschen. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du eine völlige Freisetzung bringst von jedem religiösen Gedankengut, von jedem verdrehten Denken, welches der Feind subtil und leicht und ganz ein wenig verdreht hat, damit wir nicht mehr überzeugt sind. Wir sind versöhnt mit vollkommener Liebe. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du diese Änderung des Herzens bringst. Nicht nur hier in dieser Gemeinde, sondern in diesem ganzen Land. Vater, wir bitten dich für jeden Christen in Deutschland, dass sie doch wirklich anerkennen, dass sie versöhnt sind mit vollkommener Liebe und jetzt auch die Welt versöhnen können mit vollkommener Liebe. Lass diese Botschaft durch dieses Land gehen, Herr. Damit Deutschland wiederum sieht, es gibt Hoffnung. Wo die Sünde groß ist, da ist die Gnade noch größer. Vater, wir bitten dich, dass du das an Deutschland wirklich ganz klar demonstrierst. Wir danken dir für deine unbeschreibliche Liebe und Güte zu uns. Im Namen Jesu Christi. Amen.